kann nicht erklären, was du für mich bist. Erstes Morgenlicht, schön wie ein Gedicht, ich find die Worte nicht. Wilder Wasserfall, funkelnder Kristall, das ist nicht halb so viel, wie ich dir sagen will. Alles das bist du, was zu groß für Worte ist. Alles das bist du, was durch meine Adern fließt. Alles das bist du und noch tausend Dinge mehr. Und ich weiß nur, dass ohne dich mein Leben kein Leben wäre. Wenn aus einem Tag pure Liebe wird und ein Sonnenstrahl wie das erste Mal den Morgentau berührt, was mich atmen lässt und mein Herz bewegt, das ist unsterblich schön, ich kann es kaum verstehen. Lachst du mir morgens schon zu und ich schwör, keine Frau ist so schön wie du. Alles das bist du, was zu groß für Worte ist. Alles das bist du, was durch mein